to the B to the O to the G to the O to the R to the A to the D to the I to the O. Oh, oh. Pogo Radio. Cheating Midbrook between 23 and 24. Impair mode of funk. Of 1,000 kilometer bis daher. Ich war traurig schon so weit her, und mein Herz war auch so schwer. Ich hab das Wunder, was mich schickt. Die Ängste, ich soll es bringen und soll es singen, jetzt wird gut. Ich war verzweifelt und trotzdem von Wille. Ich war von Wille und von Mut. Dann hab ich das Glas genommen und getrunken. Seitdem bin ich in der Welt versunken und ich komm auf niemals mehr. Mulecker, Mutter Guller, ja. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio. Hier ist Pogo Radio in Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht. Mein Name ist auch Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht Montag ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung, weil die Sendung wurde Montag aufgezeichnet. Jetzt zum zweiten Mal. Beim ersten Mal habe ich vergessen, die Rekordtaste zu drücken. Also man hätte jetzt schon eine halbe Stunde Sendung gemacht, die ja. Nur die Leute mitkriegen, die Punkrockers Radio gehört haben. Ja, genau. Alle anderen werden du davon nie was hören. Ja. Und wir haben, vielleicht, wir haben die ganz. Ja. Ja. Wir haben wirklich. Wer redet jetzt, du oder ich? Du. Ja. Wir haben auf jeden Fall schon die besten Sachen, die besten Gags, haben wir schon rausgehauen. Also. Ich fange nochmal an. Wie haben wir vorhin auch. Ich rekonstruiere das Ganze mal, ne? Also, ich bin verbunden über Skype mit dem Nils von Geldet Nelt. Gerade eben haben wir. Mit dem Nelt, ja, von Geldet Nelt. Und gerade eben haben wir das Lied Russland gehört von ihrer zukünftigen Platte, die noch gar nicht erschienen ist, die noch gar nicht richtig geplant ist, aber irgendwann bald erscheinen wird. Und. Hey, mach mal langsam, die ist schon voll geplant. Ja? Es gibt 24 Lieder, die müssen nur noch fertig gemacht werden. Ehrlich? Schwör. Ey, geil. 24 also Lieder habt ihr schon im Kasten. Also haben wir angefangen. Und wir haben auch die schon rausgesucht, die kommen drauf, die machen wir jetzt nur noch fertig und dann sind wir fertig. Dann noch Mische und Master, also ich schätze mal im Sommer next year ist fertig. Ja. Ja, und Geldet Nelt, also wer die Band nicht kennt, geht einfach mal ins Internet und gibt es den Namen ein und ihr werdet wunderbare Musikvideos sehen. Hervorragende Musikvideos. Wir haben ja letztes Jahr einen Preis gewonnen, ne? Ja? Ja, es gibt so ein Kurzfilmfestival in Landau, Lameco heißt das. Gibt es jetzt auch schon 15 Jahre oder so und da haben wir einen Preis gewonnen für Geldet-Nelt-Video. Also eigentlich hat es der Manuel Sattler gewonnen, weil der macht ja die Videos. Aha. Und zwar für das Lied mit der Farbe. Ach, da habt ihr einen Preis gewonnen. Also eigentlich. Es lief danach groß auf Kinoleinwand. Ja, das war cool. Ziemlich abgefahren, weil das war mit einer echt guten Kamera aufgenommen. Ja. Hallo? Hey, jetzt hängt Skype. Ich lache mich kaputt. Ich höre dich gerade nicht mehr. Na? Jetzt bist du. Musik mache. Ja, machen wir Musik, ne? Also, ich wollte. Ah, jetzt ist er weg. So. Ich mach's gerade nochmal an hier, ne? So. Jetzt bist du wieder gleich dabei. Hallo. Ja, hörst du mich? Ja, aber ja. Das Bild ist schlecht. Ja, warte mal, das Bild ist schlecht, ich sehe dich gar nicht. Naja, komm, mach mal jetzt Musik. Und zwar, wie ich schon bei der... ja, jetzt da bist du wieder. Ja, wir können jetzt was von Walter Elf spielen. Wir können es auch eigentlich lassen, ne? Weil wir haben das ja jetzt alles schon gemacht. Oder sollen wir es machen? Wir können es später nochmal machen, ne? Die Leute im Pogo-Radio... Ja, die haben es noch nicht gehört, einfach, ne? Wir erzählen einfach nochmal, dass wir am 29.12. mit Walter Elf spielen. Mhm. Angeblich ist es das Abschiedskonzert von Walter Elf. Ja. Was mir, also was ich zumindest in Frage stelle, weil ich glaube, die spielen dann doch wieder. Die spielen auch noch, glaube ich, einen Tag oder zwei vorher in der Kammgarn. Und wir freuen uns total, weil wir gerne mit denen spielen. Und du hast vorher noch ein bisschen von Walter Elf erzählt, dass es so all die Pfälzer, die erste Funpunk-Band aus der 80er und so. Ja, aus der Pfalz, ja. Wobei Funpunk. Ja, es ist ein, ja. Du hast mich dann besser korrigiert, du hast gemeint, es wäre eigentlich so eine Fußballband, ne? Fußballpunk. Die haben das, stimmt, ich wollte über Fußball und Metal retten. Ja, ja, genau. Da hast, ja, die haben ja sozusagen den Fußball und den Punk vereint. Was ich damals in den späten 80ern noch sehr seltsam fand, weil ich gedacht habe, Fußball oder immer noch denk heimlich, ich sag's bloß keinem, weil ich Fußball eigentlich mit Punk überhaupt nicht in Verbindung bringen möchte. Aber das ist ein anderes Thema. Deshalb sage ich das auch nie laut, weil da komme ich immer in Teufels Küche. Ja, ich würde mal sagen, wir hören das Lied von Kick Joneses, von Walter Elf, weil wir vorher das Lied zu alt gespielt haben. Spielen wir doch jetzt einfach ein anderes Lied von denen. Ja, finde ich. Na, ich würde mal sagen, wir spielen, ich habe das gerade rausgesucht. Ich wollte das Kaiserslautern spielen. Da ist es. Das spielen wir jetzt. Das Lied ist Kaiserslautern, hä? Ja, genau. Das ist aufgenommen live auf der O hängt sie auf. Dann müssen wir aber doch über Fußball reden noch. Ja. Das letzte Lied. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Das war Walter Elf von ihrer Platte Das letzte Lied, die man wohl gut hören kann mit Kaiserslautern. Das war jetzt aber schon voll das Fußballlied, ey. Und es kam so Pfälzer Zeug drin vor. Da wird die Wutz geschlacht, da wird die Wascht gemacht. Da werden die Wäsch gemacht, tatsächlich so. Ja, da wird gesoff die ganze Nacht. Das ist schon Fun-Punk. Ja. Aber geil. Hat mir gut gefallen. Ja, und ihr seid mit denen live auf der Bühne. Ja. Ja. Das stimmt. Ja, wir waren schon mal mit denen live auf der Bühne. Ja. Da haben wir in der Kammgarn mitgespielt. Ah, ich erinnere mich. Ich war zwar nicht dort, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ihr das gemacht habt. Du hast am Schluss das halbe Publikum mit so weiße Taschentücher gewunken. Aha. So, ziemlich abgefahren. Habe ich auch noch nie erlebt. Das machen die Fußballfans eigentlich im Stadion, wenn die gegnerische Mannschaft, die da im Stadion ist, wenn klar ist, dass die abgestichen ist. Dann machen das die Fans und winken dann mit so weiße Taschentücher. Und das haben sie mit uns gemacht. Aber ja, trotzdem cool. War ein wunderbares Konzert. Ultra professionell halt, ey. Ultra fett die Bühnen, 1500 Zuschauer oder so. Und alles perfekt organisiert und gemacht. Das war geil. Ja, also Geldet Nell, kommen wir nochmal zurück zu deiner Band, ne? Also euch gibt's jetzt seit 10 Jahren. Ja, genau. Und wir haben nämlich am 26.12. spielen wir in der Rumba und es ist dann das 10. Jahr in Folge, dass wir am 26.12. live spielen. Und am 26.12.2006 war unser erstes Konzert. Ja, unser allererstes überhaupt. Kann es sein? Wir haben uns zwar mal ultra aufgeregt, haben noch nie vorher live gespielt. Ja. Die Jungs von einer anderen Band haben uns überredet, dass wir live spielen. Wir haben gesagt, das geht überhaupt nicht und so. Dann haben wir uns noch eine E-Gitarre leihen müssen, weil ich keine gehabt habe. Und der Timo und der Mario waren auch schon dabei. Als Geld und Nelt Boy. Als Geld und Nelt Boy, ja. Ja. Und es war vor 10 Jahren. Kann es sein, dass ihr dann ziemlich zeitnah bei mir zum ersten Mal in der Sendung wart? Ich glaube, das hat noch länger gedauert, ein bisschen. Ich glaube, über dich sind wir gekommen, als wir dann, als wir irgendwie über den Jürgen. Ja. Als der auf der Nelt stimmt. Bass Uff, ne? Genau. Die Platte, ne? Ja. Und es war dann, ich kann mich noch dran erinnern. Das war eher 2008 oder sowas. Ja, genau. Oder 2007 vielleicht auch. Ja, nämlich da habe ich nämlich schon in der Lotzingstraße gewohnt. Und da war der das erste Mal in der Lotzingstraße. Genau. Ja. In der Neckarstadt. Ja. Ja. Ach, was mal Eva alles noch erzählt hat, war die Geschichte von der Bar Jeder Vernunft, ne? Ja, Wahnsinn. Wahnsinnsstory. Aber machen nämlich die Altsendung, ne? Machen wir einfach weiter. Ja, das geht nicht. Das kann man nicht. Ist auch Blödsinn, irgendwie sowas nochmal zu erzählen. Wir haben in der Bar Jeder Vernunft gespielt mit Tony Mahoney und zwar voll geil. Und das habt ihr jetzt schon zum dritten Mal gemacht, ne? Dritte oder vierte? Ja. Ja. In Berlin, muss man dazu sagen. Ja, genau. Wo ich habe ja euch auch mal in Berlin gesehen, auch irgendwie, und dann war es. Kam das nicht so gut an, weil die Leute euch nicht verstanden haben, ne? Und der Humor liegt, oder was ist der Humor? Also eigentlich, eure Größe ist eigentlich auch gerade textlich. Also wenn man euch versteht vom Dialekt her, dann ist man schon weit vorne. Also es war halt in Berlin immer ziemlich gemischt. Ich habe das so in Erinnerung, dass bei den Konzerten meistens ungefähr noch 10 Minuten oder so Konzert ist so ein Drittel von den Leuten mindestens eigentlich immer gegangen. Ja. Aber die anderen, und da waren auch Berliner dabei, die haben uns gefeiert. Und da in der Bar Jeder Vernunft war es, ach, da waren auch ein paar Leute, wo man da Eindruck gehabt hat, die können überhaupt nichts damit anfangen und denken auf jeden Fall, was ist denn das für ein Dreck? Aber da waren auch Leute dabei, die haben sich totgelacht und fanden es cool. Ja, wir können. Und wir haben auch ganz gut gespielt, glaube ich. Ja, ich meine, da muss man dazu sagen, ihr seid ja auch extrem musikalisch vielfältig. Ja. Und ihr könnt ja so ziemlich in jedes Repertoire, jede Schublade aufmachen und irgendwie reinkotzen. Da geht ihr leider nicht. Mm. Ein paar gibt's, die kriegt man nicht hin. Zum Beispiel Metal. Ja, Metal, nee. Habt ihr kein Metal-Lied? Nee. Kein Metal-Lied. Wir wünschen uns immer, dass wir mal eins machen könnten. Wir haben schon alle möglichen Befreundete. Der Gerd hat ja früher so in der Metal-Szene gewirkt mit The Ocean und so. Da hat er schon alle möglichen Typen angesprochen, ob sie uns nicht mal ein Metal-Lied machen, auf das wir dann singen können. Aber und wir haben uns auch mal geschworen, dass wir irgendwann ein Metal-Lied machen zusammen. Aber das können wir eigentlich nicht. Metal kann man nicht spielen. Ja, Metal ist ja nicht gleich Metal. Was für ein Metal wäre das dann? Wäre das dann ja so dieses 80er Jahre, 90er Jahre, so Halloween-mäßig oder so Except? So, wir haben jetzt einfach mal gesagt, Metal. Ob das dann Power, Trash, Traditional, Heavy, Speed oder Black Metal ist, das ist mir scheißegal. Ja, Hauptsache, man kann sagen, guten Gewissen sagen, das ist Metal. Oder wie Europe. Ja, oder wie, aber Europe ist Hard Rock, oder? Ja, okay. Okay. Ich weiß auch nicht genau, wo Metal anfängt. Also AC/DC oder Guns N' Roses sind eigentlich auch kein Metal. Ne? Nee. Das ist Hard Rock. Ja. Ich hätte nicht mehr Metal. Ja, die Grenzen könnt ihr ja dann neu stecken. Ja. Oder zum Beispiel so ganz schönes R&B-Lied haben wir auch noch nie hingekriegt. Das würde ich auch gerne mal können. Weißt du, mit so fünfstimmigem Gesang und so ultra smooth Beats und so. So Destiny Childs-mäßig. So Liebe. Ja. Ja, Destiny Childs sind halt Frauen. Ich denke eher, wie hießen dann die Band, die ich immer so geil fand? True Hill hieß die Band, die ich immer so geil fand. Voll der Kitsch halt. In der Texte geht es immer nur um Hey Baby, I love you. Oder Hey Baby, I really loved you. Oder das war's eigentlich. Und aber so voll arrangierte, ultra krasse, mehrstimmige Gesänge halt. Und so smooth Hip-Hop-Beats. Ach, das kriegt er auf jeden Fall hin. Ja, im Bereich Rap und Hip-Hop habt ihr ja auch schon was gemacht, ne? Das Messer, immer Messer, hin, ja. Messer im Rücken und sowas. Mhm. Scheiß dir doch nicht in die Hose. Ja. Die Tabu. Ja. Hip-Hop-Macher. Hip-Hop-Lieder werden auf der neue Blatt. Ach, eigentlich ist es auch wieder so. Ja. So ein bisschen Hip-Hop-mäßig, ja. Ja, was machen wir jetzt? Spielen wir was von Kick Joneses, weil die jetzt gerade ganz gut passen zu Walder 11? Ja. Also das ist ja so, wir haben es ja vorher schon erzählt, als ich vergessen habe, diese Rekordtaste zu drücken, dass Walder Elf, Spambirds und Kick Joneses eigentlich ziemlich so personell, ziemlich zusammenhängen und Kick Joneses hat jetzt eine neue Platte rausgebracht, wo auch der Gerd, dein Mitmusiker, auf dem Konzert war vor kurzem. Der Geld, ja. Und er sehr schwer abgefeiert hat in der alten Hackerei. Und jetzt hören wir von ihrer neuen Platte Unexpected Give You Up Girl von Kick Joneses. Yeah. Die Platte gibt es aber bei Rookie Records zu kaufen, weil der Jürgen da ja Gitarre spielt. Ich dachte immer, der Jürgen spielt Bass. Der spielt Bass? Nee, ich glaube, der spielt Gitarre. Ja, der Kerl hat doch gesagt. Ja. Und bei Walderl spielt er auch Gitarre? Ich weiß es nicht. Doch, du weißt, denk doch mal kurz nach. Ja, nee, ist irgendwo in deinem Gehirn ist es verborgen. Ja. Vielleicht. Oder ist so jetzt alles voll mit Prüfungsstoff gerade? Ja, leider nicht, leider nicht. Alles leer. Alles leer, obwohl ich ja noch die mündliche Prüfung von mir habe, aber ich weiß nichts mehr. Komplette Leere in meinem Gehirn. Ja. Ja. Fräulein Himmelsberger, was ist der Unterschied? Und so, ja. Ja. Ich habe keine Ahnung. Hast du richtig in Medizin geprüft oder was? Ja, zum Teil, ja. So Prophylaxen und sowas halt, ne? Woran erkennt man einen Pneumothorax oder was? Pneumothorax? Pneu heißt Lunge und Thorax ist da, wo die Lunge ist. Ja, das ist zwar schon mal gut, die Antwort. Ja. Das stimmt nämlich. So muss machen. Ja. Das ist eine super Idee. Das war super. Ja, also. Aber was es ist, weiß ich trotzdem noch nicht. Mhm. Das muss vielleicht auch gar nicht wissen, wenn du das sagst, reicht vielleicht. Ja, was ist es denn? Pneumothorax ist, wenn so Luft in das Lungefell gerät. Ach ja, das kenne ich, ja. Ja, ja, ja. Dann kollabiert der Lungenflügel, in dem das passiert ist. Ja, dann wird so Loch. Dann läuft halt nur noch ein Lungenflügel und dann kriegst du halt so gut wie keine Luft mehr. Ah ja, hier im Netz steht es schon, ne? Da im Chat, ne? Kollabierte Lungenflügel. Wo ist sie? Ja. Das Problem ist ja bei mir so, ne? Ich habe vor 3 Jahren habe ich so eine Umschulung, auch so aus so eine Schnapsidee. Ich war beim Arbeitsamt und war mal wieder zu lange arbeitslos und die wollten mir meinen Arbeitslosenhilfe 1 streichen, also wollten dann, dass ich dann halt ja, und dann habe ich gesagt, oh, ich könnte eine Umschulung machen. Und die einzige Umschulung, was es da gab, war halt Altenpflege. Und ah ja, das Coole ist, hast du sofort einen Job. Ja, das ist es. Da habe ich gedacht, cool, da brauche ich mir nicht mehr irgendwo bewerben, wo sich 100 Leute gleichzeitig bewerben, so wie damals als Mediengestalter, sondern da würde ich überall mit Kusshand genommen, überall. Und kann man sogar noch aussuchen, wo wie viel ich arbeiten will, ob ich jetzt 30 Stunden die Woche arbeiten will oder nur 20 oder, ne, kann man sich alles aussuchen. Und da habe ich gedacht, eigentlich cool. Also man muss halt sagen, die Arbeitsbedingungen, die sind eigentlich gut, weil alle Leute Pflegepersonal suchen. Aber die Bezahlung ist halt scheiße. Ja, aber mit Geld kann ich ja eh nicht umgehen und von daher ist es ja scheißegal, ob ich jetzt wenig habe oder viel. Ich meine jetzt einfach gar nicht irgendwie, wie viel ich habe, sondern ja. Ich meine eher für die Arbeit, die man leistet, ist es zu wenig Geld. Ja, natürlich. Man hat sau viel Verantwortung und es ist sau hart die Arbeit. Ja, ja. Ich finde eigentlich schlimmer, wenn man irgendwie Scheiße baut und dann läuft es dumm und man huckt dem Knast. Ja, und schlimmer finde ich eigentlich. Doch, jetzt ist es einfach zu wenig Geld. Ja, du kannst ja immer noch irgendwie das rausreden. Du kannst immer noch rausreden. Aber schlimmer finde ich eigentlich so, dass man halt am Wochenende arbeitet, dass man halt viel zu früh aufstehen muss, also so Sonntagmorgens um 5 Uhr aufstehen und sowas, das ist halt ehrlich kein Spaß. Kommt auch noch dazu, es ist Schichtdienst. Ja, das ist halt echt kein Spaß. Einfach zu schlecht bezahlt dafür. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt habe ich mir halt den Schuh angezogen, aber da kommt halt noch dazu, dass ich halt in meinem Leben noch nie was mit Krankheit, mit alten Menschen oder sonst irgendwas zu tun hatte. Ich hatte noch nie jeweils, also stellt euch vor, ihr macht eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker, habt keinen Führerschein, habt noch nie ein Auto gesehen, Also ein Auto vielleicht gesehen, aber nicht mal, wisst nicht, wie die Motorhaube aufgeht oder sowas. Also aber Rüdi, das ist doch jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Ja doch, doch, kann man schon so sagen, kam denn der Vergleich. Du hast doch auch selber einen Körper und Freunde, die krank sind. Also naja, ist jetzt so, dass du noch nie Kontakt zu Krankheit gehabt hast. Nee, ich war noch nie im Krankenhaus als Patient. Ich ach, du Depp. Ja, ich hab keine Krankheiten, außer vielleicht Neurodermitis als Jugendlicher oder junger Mensch. Aber sonst hatte ich noch nie was. Neurodermitis gehabt? Wo man es halt so hat. Am Hals, am Gesicht, an der Armbeuge und so, Fußkehle und so, Beinkehle und so. Fußkehle, ja. Ja, keine Ahnung, ne? Also ist ja nicht so wild, aber ich habe noch nie irgendwie großartig mit Ärzten oder nichts zu tun gehabt und mit alten Menschen noch nie was zu tun gehabt. Ja gut, du hast jetzt aber 2 Jahre gemacht. Drei. Ja, aber wie gesagt, also ich merke das halt den Unterschied zu meinen Schulkollegen zum Beispiel, die halt, ich weiß auch gar nicht, wie die ganzen Tabletten heißen. Aber die kennen die auch aus ihrem privaten Bereich, aus ihrem privaten Umfeld. Die wohnen in Familien, ja. Da wohnen alte Menschen, die benutzen die Tabletten schon seit 10, 20 Jahren, irgendwie Generationen über. Und ich hab, das sind Tabletten dabei, für mich sieht das alles gleich, ne? Wärst du auch Tablette abgefragt oder was? Ja, werde ich nicht abgefragt. Hauptsächlich, schätze ich mal, geht es um Prophylaxe. Ne? Aha. Die übliche Prophylaxe halt. Ja. Heute ist wieder so ein Fachbegriff gefallen, Zystitis, und ich wieder, was ist denn das, was ist denn das, was war denn das nochmal? Ich bin nicht drauf gekommen, ne? Blasenentzündung. Ja. Ja. Jetzt wo, danach habe ich es dann auch gewusst. Ja, und so Sachen halt, ne? Und wie gesagt, also... Wir hören jetzt mal wieder ein Lied. Und ich interessiere mich ja für ziemlich viel, aber halt immer nur so ein bisschen für alles, ne? Aber nicht so richtig. Gib doch mal Zystitis in deine Suchleiste, Alter, von deinen Liedern. Ja, Weiche spiele ich jetzt. Weiche? Ja. Jetzt? Nee? Doch. Ja, also, Weiche. Der Nelt von Geld et Nelt, der mit mir hier die Sendung macht, der spielt ja nicht nur bei Geld et Nelt, sondern seit jüngerer Zeit, seit 1-2 Jahren, glaube ich schon. Ja, so 1,5. Ja. Seit du auch in Frankfurt wohnst, spielst du bei der Band Weiche mit. Ja. Ja. Da spiele ich Schlagzeug. Ja. Und da waren wir im Studio und haben Aufnahme gemacht und die kommen jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahr, irgendwann kommen die als Blatt raus. Okay. We'll be right back. Ja, die Band heißt Weiche. Und klingt auch so ein bisschen so wie so eine chronische Krankheit. Der Name oder die Band? Die Band, also die Musik. Wie eine chronische Krankheit. Ja, vertont, als Musical aufgeführt. Geil. Ja, sag mal. Ja, ist ach, ein bisschen Metal eigentlich. Also Metal-Schlagzeug könnte ich ja noch spielen, nur Kekita. Ich kann nur so offene Akkorde und ich kann kein Metal-Gitter. Ja, reicht doch. Mhm. Aber nicht für Metal. Habe ich das eigentlich schon erzählt, dass ich ein Praktikum gemacht habe, 6 Wochen im Krankenhaus? Nee. Aber das war heftig. Ich war ja noch, wie ich vorher schon gesagt habe, ich war noch nicht selber im Krankenhaus, ne? Außer Notaufnahme. Und jetzt habe ich das halt mal von der anderen Seite betrachtet, so als kleines Rädchen in diesem großen Getriebe. Also Kölner Krankenhaus ist ja ein Riesenbetrieb, das ist ja eine eigene Stadt in sich. Und total unüberschaubar. Und ich weiß immer noch nicht, wo da was ist. Ne? Obwohl alle Leute fragen, können sie mir sagen, wo es wohin geht? Und ich, keine Ahnung. Ich kenne nur dieses eine Gebäude, wo ich halt da mein Praktikum mache und mehr nicht. Und dann siehst du auch die Leute, wie sie da zur Notaufnahme dann reinkommen und warten müssen. Stundenlang sitzen die da in diesem zugigen Flur rum und denen geht's schlecht, denen geht's richtig schlecht. Und du läufst dann, musst ja ganz schnell vorbeilaufen, weil wir mussten zum Rauchen, musste man dann immer zu einem Mülltonnen raus. Und da durfte man nicht so fröhlich schlendern vorbei, sonst kommen sie dann die ganzen Kranken und wollen dann irgendwas von dir, wollen wissen, ob sie hier richtig sind und so. Da muss man dann mit ernstem Gesicht ganz schnell vorbeilaufen. Dass sie denken, man ist gerade irgendwie zu einem Notfall unterwegs, dabei willst du bloß eine Kippe rauchen. Ja, es war schon sehr, sehr, sehr kalt alles. Naja, Krankenhaus, ja, ist halt voll der Betrieb auf jeden Fall. Ist halt ultra der Betrieb, mit 1000 Kleinigkeiten, die klappen müssen und es ist schon vieles krass organisiert, aber... Ich kam mal vor wie in einer Fabrik. Ich hätte jetzt auch kein gutes Mittel, um es besser zu organisieren. Ja, nee, wüsste ich jetzt auch nicht, aber ich war eigentlich ganz froh, dass ich... Ich wollte ja extra mal in so ein Krankenhaus rein, weil... dass ich mal sehe, wie das so alles funktioniert. Und es war halt schon richtig... Da kam ich mir vor, wie wenn du Urlaub machst in Nordkorea, so ungefähr. Ja, Urlaub in Nordkorea. Ja, meine Frau und ich machen dieses Jahr Urlaub in Nordkorea. Ja, bloß ohne Reiseführer. Ja. Ja. Naja, also wie ich mir Urlaub in Nordkorea vorstelle, habe ich jetzt das Krankenhaus eigentlich nicht empfunden bisher. Es ist halt im Gechedel zu so einem Altenheim, sind es halt 100 Millionen Kleinigkeiten, die man halt wissen muss, wenn man dort arbeiten will. Ja. 1 Million Kleinigkeiten. Irgendwelche Telefonnummern, man muss wissen, wann man wen anrufen muss und was wie geht und was man wo bestellen muss und was weiß ich halt. 1000 Millionen kleine Sachen. Und das ist im Altenheim, glaube ich, ein bisschen weniger. Ja. Das sind eher so 100 Millionen und nicht 1000. Weißt du, wie ich mein? Ja, ich kann mir das ungefähr vorstellen, ja. Komm schon mal, ach nein. Ja, ich mach's jetzt nicht mal. Du warst jetzt dort 6 Wochen. Wenn dort ein halbes Jahr bist, kannst du dort problemlos schaffen. Ja, ich hab das ja jetzt schon, das ging dann nach 6 Wochen, war das schon irgendwie alles geschmeidig. Und du lernst auch so viel. Der ganze Scheiß, den du jetzt irgendwie eben nicht gewusst hast, oder die ganze Tablette, das kannst dann alles. Ja, da hast du ja auch vollen Zugriff, ne? Ja. Im Altenheim, da hat ja jeder so sein Fächelchen und da sind da seine privaten Tabletten drin, die er halt verschrieben bekommt. Und im Krankenhaus schmeißen sie mit den Tabletten um sich, ne? Dann habe ich so irgendwie, da war so eine, du kennst ja diese Verbandsscheren, ne? Und dann habe ich gesehen, wie sie da eine, also da war ich den ersten Tag da, ne? Also, da hat sie die Verbandsschere genommen und weggeschmissen, weil die war ja sozusagen kontaminiert. Und er hat gesagt, wie, die schmeißt die weg? Ja, die werden weggeschmissen. Also eine Edelstahl-Verbandsschere. Wenn die nicht irgendwie desinfiziert und kommen dann wieder zurück oder so? Nee, schmeiß mal alles weg. Dann gesagt, kann ich die haben? Und da hat sie mir aus der Schublade eine neue gegeben, die frisch, die halt so noch voll eingeschweißt war. Und dann gesagt, ja, nee, ich wollte eigentlich die alte, ich brauche keine neue. Naja, also da wird richtig groß mit Medikamenten und Material um sich geschmissen. Im Altenheim, da muss man die Einlagen abzählen. die Inkontinenzeinlagen. Ah, ist halt Management für die Sau. Ja. Ja, und das Menschliche bleibt halt komplett auf der Strecke, ne? Komplett. Hm. Also bist du froh, wenn du wieder draußen bist. Auch wenn du arbeitest. Naja, also. Ich arbeite jetzt in so einem Krankenhaus halt in der Psychiatrie. Ich weiß nicht, wie es denn somatische Bereiche abgeht im Krankenhaus, aber bei uns im Krankenhaus finde ich es jetzt nicht so unmenschlich, wie du gerade sagst. Also ich persönlich bin immer relativ menschlich. Ja, ich war ja auch menschlich. Deshalb habe ich immer Flasch Wein und Kaffee und alles mögliche geschenkt bekommen von den Leuten. Naja, also. Das liegt halt an jedem, wie er es macht. Ja. Machen wir Musik, würde ich mal sagen, ne? Okay. Sollen wir was, welche Richtung, was sollen wir spielen? Ich bin gerade ein bisschen so durch den Wind. Ich habe hier was rausgesucht. James First heißt die Band. Die waren auf dem Plastic Bomb Sampler drauf, auf dem neuesten. Das Lied heißt Anti-Fascist Crowd. Das fand ich ganz fetzig. Bin mal gespannt. James First war das. Und Ausspielung auf James Last, oder? Wahrscheinlich. Ja. Tja, fällt mir jetzt gerade an, ja. Ja. James Last. James Last heißt ja eigentlich, ach, James dauert an, ne? Immer Last. Aber dann bist du James Last, Häse. Oder? Nee, der Letzte halt, ne? James Last, ja. Danach kam keiner mehr. Ja, es gibt doch auch ein Verb, das heißt Last und heißt andauern, oder? Das kann gut sein. Mehrdeutig der Name. Ja. So wie Weiche. Ja. Wer ist noch draufgekommen von euch? Den Namen gab es schon, als ich da eingestiegen bin. Also ich habe damit gar nicht, ich weiß es nicht. Name gab es schon, ich bin der Drummerwoche. Der Geld hat immer gesagt, was Weiche, nennen euch doch lieber Hatte. Aber das habe ich gar nicht erst vorgeschlagen. Ich glaube, das hätten sie nicht gewollt. Was trinkst du da eigentlich? Das sieht doch irgendwie so hochprozentig aus. Ich trinke Obstler. Nee, Williams Christ. Williams Christ. Ja. Es gibt in Frankfurt halt so ein neuer Delikatesse-Lade aufgemacht. Voll das ultra schicke Ding irgendwie. Und alle Schnäpps sind in so riesige, große Glaskuchle irgendwie. Und da war ich halt drin und hab so ein Williams gekauft und hab dann danach mitgenommen zu dem Wochenende mit dem Gerd, ne? Da sitzt aber keine Dings drin, keine Birne. Ja, das ist ein Birnenschnaps, der ist ja, aber gemacht. Da war da immer so früher so eine Birne drin eingelegt. Nee, da war nie eine Birne drin. Es gibt vielleicht Firma, die das gemacht hat mit der Birne, aber alle anderen hätten das nicht gemacht. Ach so. Birne ist ja klarer Schnaps aus Williams Christ Birne. Also Birne ist ja so komisch. Den habe ich auf jeden Fall, ich habe doch vorhin erzählt von dem Wochenende, wo wir uns immer treffen, der Gerd und ich im Häusl, trinken eine Nacht und sammeln Ideen und am nächsten Tag nehmen wir dann die Idee auf. Und für das Wochenende habe ich in dem sauschicken Laden so einen Williams gekauft. Den haben wir dann an dem Wochenende so zur Hälfte leer gesoffen und der steht jetzt hier dumm rum und habe ich gedacht, ja, dann sauf ich in der Pokerei. Das schmeckt sehr gut und ist total edel. Also der Laden macht ultra edel, aber die Sachen sind auch gut. Man muss ja dazu sagen, du trinkst es aus einem sehr originellen Schnapsglas, ne? Aus so einem kleinen Stiefel. Ja. Hat macht mir Geld geschenkt. Ja. Ja. Vorhin haben wir noch über den Donald Trump geredet, ne? Ich habe mich am ersten Tag, als der dann Präsidentwoche ist, habe ich mich am Telefon immer mit Trump gemeldet. Das war cool. Ich bin mir beim Telefon geklickt, bin ich dran gemacht, Trump. Ja, das haben wir ja auch in der letzten Sendung, dass der ja eigentlich Pfälzer Vorfahren hat, ne? Aus Karlsdorf oder sowas. Ja, da war so ein Comedy-Show war so ein Witz, ach, das, was aus der Pfalz immer für kranke Sachen kommen. Und dann wurde der Helmut Kohl, der Rudolf Scharping und der Kurt Beck wurden dann noch in einer Ei geblendet. Rudolf Scharping, lebt der eigentlich noch? Ja, der lebt noch. Über den haben wir schon mal gesprochen. Ja. Der ist der Vorsitzende vom Verband Deutscher Fahrradfahrer. Oh Gott. Herrlich. Naja, und wer ja auch noch aus der Pfalz kommt, ich glaube sogar aus Landau, auch ein ganz toller Politiker, ist der Brüderle. Der lebt auch noch. Ich glaube schon, ja. Das ist auch Wahnsinn, der Typ, ey. Der kommt aus Landau, Wahnsinn, auch echt. Das welche lässt sich die Pfalz auch so schlecht vermarkten? Welche denn der krasse Politiker, die da herkommen? Das ist die erste Assoziation. Helmut Kohl, Kurt Beck, Rudolf Scharping und Rainer Brüderle. Ja, und das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Mhm. Stimmt, das habe ich in der Schule auch dauernd lernen müssen. Ja. Ja, ja, die gute Pfalz. Ja, und wann ziehst du dann wieder hin? Ja, keine Ahnung, vielleicht ziehe ich bald mal hin. Weil du warst ja Exil-Berliner und dann jetzt Exil-Frankfurter und jetzt... Ich muss sagen, Frankfurt ist eigentlich eine schöne Mischung aus sowas wie Berlin und sowas wie Pfalz. Mhm. Also hat so ein bisschen ein paar Großstadtsache, aber ist auch sehr provinziell. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wieder in die Pfalz zu gehen. Das ist wunderbar dort. Wenn ich beim Gerd bin, dann denke ich immer, ja, wunderbar einfach. Sauangenehm ist alles. Man muss natürlich Spießertum gut ignorieren können, wenn man dort ist. Ja, klar. Sonst hat man Probleme. Aber damit habe ich auch inzwischen kein Problem. Ich kann das gut. Der Gerd läuft durch das Dorf, in dem er wohnt, und sagt zu jedem Guten Morgen. Und alle freuen sich und sagen nach Guten Morgen. Ich glaube, in Frankfurt, wo jetzt zu irgendjemandem Fremden Guten Morgen sagst, dann kriegst du die Fresse. Ne? Der Mann hat mich angemacht. Was hätte ich tun sollen? In Köln ist wahrscheinlich auch wieder anders. Da sind sie ja auch gut gelaunt. Ja, kommt drauf an, ne? In Frankfurt sind sie relativ schlecht gelaunt, muss man sagen. Ja. In Köln habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn ich da in der Straßenbahn rumgefahren bin oder so, ich war ein paar Mal dort, weil ein Kumpel von mir dort gewohnt hat, habe ich immer das Gefühl gehabt, die Leute sind irgendwie auf eine komische Art und Weise ein bisschen besser gelaunt als in Frankfurt oder in Berlin. Ist halt auch so ein bisschen so, hat so einen Ruf von Partystadt. Ja, hat ja überhaupt diesen gute Laune Karneval immer ja Image irgendwie. Aber wenn ich dort rumfahre, habe ich das Gefühl, das stimmt. Ach, sind ein bisschen besser drauf. Ein bisschen besser gelaunt einfach. Nicht so miesepetrig und nicht so misanthrop. Ja, ich möchte fast sagen, misanthrop. Es gibt ja auch die dunklen Kräfte, ne, hier, die da walten, ne, die dann jetzt irgendwie so Sachen wie das Wegbier verbieten wollen und sowas. Was? In Köln? Ja, das ist ja so eine, ja, ist ja ganz klar, wenn Wegbier ist eigentlich so eine Kölner Sache irgendwie, also die Kölner behaupten ja auch, die hätten Fasching erfunden oder Karneval erfunden, die behaupten auch, die hätten das Wegbier erfunden. Also das Bier, das man trinkt, wenn man irgendwo hingeht, auf dem Weg. Und da gibt es halt jetzt irgendwie, die haben ja nichts Besseres zu tun hier, als gäbe es ja sonst keine Probleme, wollen sie irgendwie das Wegbier verbieten. Was für ein Schwachsinn. Ja, Schwachsinn, ne? Naja. Genau wie das mit dem Rache, das fand ich auch total krank. Dass das Rache in Kneipe verboten worden ist. Ja, so ein kaputter Scheiß, echt. Es funktioniert. Auf der einen Seite wird die Wirtschaft entfesselt und auf der anderen Seite wird dann in irgendeinem privaten Bereich da rumgefuhlt irgendwie. Ja. Pisser, echt. Also so ein, naja, egal. Ja, aber es funktioniert ja, ne? So kennt ich du, er streber dem Thema. Du, da können wir mal jetzt was spielen, was mir auch. Ich hab Abdreher, Alter. Ja. Was? Dreh ruhig ab. Und zwar von eurer. Dingspiel. Von eurer neuen Platte, von eurer neueren Platte, ne, die circa 10.000 Jahre geltet hält. Ah, die ist auch gut. Ja. Da können wir jetzt mal so ein bisschen so ein moralischeres Lied spielen, nämlich Und ich schäme mich so. Oh, was Politisches. Was Politisches, oder? Ja, passt das ganz gut. Nach. Was ein geradezu sakraler Schluss, oder? Ja. Bling, blonken, blanken, blonken, bling. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. da hat der Roman immer mitgespielt, das war geil. Bei der Platte hat der Roman voll viel Sache eingespielt auf dem Akkordeon. Und auch auf der Gitarre. Richtig coole Sache. Der ist auch Vaterwoche. Ihr seid ja alle irgendwie, habt ihr euch vermehrt, ne? Ja, ja. Das ist nämlich so einfach dann alles. Ja. Sei vorsichtig, Rüdi. Ja, ich bin aus dem Thema draußen. Nicht, dass auf dumme Gedanken kommst. Nee, ich bin ja komplett, ich habe mich ja mindestens bist zensiert, oder was? 30 Jahre verweigert dem Thema. Und da kommt auch nichts mehr an Nachwuchs. Bist zensiert, oder was? Nee, ich bin, ich habe irgendwie nur 30 Jahre lang aufgepasst. Ach so. Ja. Also theoretisch ging es noch. Weiß ich nicht, das kann man ja jetzt sagen. Ich ja, aber theoretisch. Nee. Du hast dich nicht sterilisieren lassen. Nee, habe ich nicht, aber ich wollte mal als 25-Jähriger habe ich gesagt, so jetzt, die anderen lassen sich alle tätowieren, ich lasse mich sterilisieren, bin zu so einem Urologen. Das ist super. Urologen die anderen lassen sich alle tätowieren ja. Und ich lasse mich auch ihren, aber nicht tätowieren, sondern sterilisieren. Ja, ich wollte einfach auch mal so, weißt du, für die Nachwelt irgendwie sowas, irgendwie so, oder für die Nachwelt einfach so hier so ein Statement liefern halt einfach. Für die Vorwelt. Für die Vorhaut, für die Vorwelt. Nee, für die Vorwelt. Ja, genau. Das Statement und für die Vorwelt, nicht für die Nachwelt. Weil die Nachwelt gibt es ja dann von dir, Nimi. Aber die Vorwelt, die kriegt die Sendung. Der bin ich halt so mit meinem jugendlichen Elan, also mit 25, 26 bin ich halt rein in die Praxis und habe halt so meine Pläne vorgetragen, dass ich mich halt gerne sterilisieren lassen würde. Und da hat er mir dermaßen Moralpredigt gehalten. Was für ein Ehrlich? Schwachsinn. Ja. Ehrlich? Ja, ohne Scheiß. Und das hat dich so beeindruckt, dass du gelost hast. Ja, ich habe gedacht, okay, ich gehe wieder. Du war bestimmt Christ. Nee, war nicht so. Vielleicht warst du sogar ein Christianist. Nee, es ging dann irgendwie so, wenn sie dann meinen, sie könnten dann rumhuren, irgendwas, ich keine Ahnung, da irgendwie dann irgendwo bla bla bla. Und dann sag ich, okay, alles gut. Ich wollte nicht irgendwie hier, ne? Was soll denn das Häse rumhuren? Ich weiß, also es war ein bisschen komplizierter. Das kriege ich jetzt in der Sendung gar nicht mehr hingebacken, was der da mir alles erzählt hat. Aber der hat mir Sachen erzählt von Typen, die auch gemeint haben, so, oh, sie lassen sich sterilisieren. Ne? Und dann haben sie es dann halt auch irgendwie am Kneipentisch dann anderen erzählt, ja, ich bin sterilisiert. Und dann hat sich dann mit denen alles gewandelt, weil dann plötzlich die Frauen dann fluchtartig den Raum verlassen haben, weil der Typ ist sterilisiert, als wär er irgendwie krank. Das komme ich überhaupt nicht dahin, was das jetzt bedeutet. So. Ich weiß auch nicht, das war ein bisschen kompliziert, aber er hat irgendwie so, es kam sehr glaubwürdig rüber, als er also jedenfalls war der Arzt sich davor überzeugt, dass ich nicht sterilisiere. Ja, genau. Und dann habe ich es auch gelassen. Ich meine, es ist eh besser, wenn man bei Geschlechtsverkehr ein Kondom benutzt, schon allein wegen der ganzen Krankheit. Das finde ich auch. Also ja. Die Schwangerschaft ist doch das kleinste Problem. Die Schwangerschaft ist doch fast noch cool im Vergleich zu AIDS, Syphilis, was weiß ich, was man da alles kriegen kann, wenn man, oder? Ja, genau. Schwangerschaft ist ja sogar ein bisschen schön. Dann kommt ja ein kleiner Mensch. Ja, ein bisschen gibt es ja nicht nur Scheiße, aber AIDS oder Syphilis sind nur Scheiße. mein Vater hat immer so schön erzählt von so Fell irgendwie. Ja. Und dann hat er immer gesagt, weil dir dann der Penis ist ja dann so vereitert, ne? Aha. Und mein Vater hat es dann immer gesagt, dann leck die Pfeife. Muss man dazu sagen, dein Vater war Arzt. Der ist noch Arzt. Der ist Arzt. Arzt ja. Bleibt man für immer. Ja. Ja, bis man tot ist, ist man Arzt. Ja, oder? Hey, wo Arzt? Immer Arzt. Oh Gott. Die Ärzte. Ja, wie gesagt, ich hab mit dem. Fandst du auch nicht mal die Ärzte gut? Nee, noch nie. Die Band? Immer scheiße. Nee, auch nicht scheiße. Ich fand sie eigentlich in jüngster Zeit eigentlich besser als früher als Jugendlicher. Okay. Ja. Aber ich. Also als Jugendlicher war das für dich nur so abgehalfterter Pop. Ja, irgendwie. Sowas, ja. Okay. Weil ich bin ja ernsthafter Punkrocker und da kann man die Ärzte nicht gut finden. Ich bin über die Ärzte halt überhaupt zu so Musik gekommen, aber ich bin auch ein paar Jahre jünger als du. Ja. Wie alt bist du? 46. 40, 5 Jahre jünger bin ich. Ja. Also ich bin so mit 13 habe ich die Ärzte kennengelernt und die habe ich dann zu dem anderen Punk geführt, also zu Slime und Normal und was weiß ich. Ja, bei mir war es jetzt auch nicht, mein erstes Konzert waren Straßenjungs mit 15, glaube ich. Aber das ist immer noch was anderes wie die Ärzte. Ja. Hopp, wir hören mal ein Lied von Straßenjungs. Wir hören jetzt ein Lied von sowas Ähnlichem. Ah, okay. Du hast schon was vorbereitet. Ich hab jetzt mir schon was ausgedacht. Und zwar die Band, die wird, es gibt Leute, die finden die total scheiße. Ich finde die eigentlich richtig geil und ich habe auch eine super Sendung mit denen gemacht, vor ein paar Monaten. Die heißen Lulu und die Einhornfarm. Sagen die dir was? Nee. Kennst du die Band, Crackhuren, tote Crackhuren? Der Name gefällt mir sau gut. Kennst du die toten Crackhuren im Kofferraum? Sagen die dir was? Ja, die sagen noch was, aber nicht so arg viel. Also ich kenne die irgendwie, ja, aber ich weiß gar nicht mehr, das war so ein bisschen technomäßig irgendwie. Ja, eher. So ungefähr. Auf jeden Fall hat die jetzt halt, die Lulu hat halt jetzt sozusagen sich so mehr oder weniger eine neue Band gegründet. Die Lulu ist die Sängerin von Toten Kreckhuren, oder was? Ja, kann man so sagen. Wie ist die Band jetzt nochmal? Lulu und die Einhornfarm. Wir haben eine neue Platte rausgebracht, die heißt Ihr seid alle scheiße und da hören wir auch das gleichnamige Lied. So gut. Ihr seid alle arbeitslos, ihr kriegt gar nichts hin. Eure Twitter-Postings machen keinen Sinn. Hashtag, Hashtag asozial, euch fällt gar nichts ein. Ich hoffe beim Koksen auf dem Klo atmet ihr schön Kacke ein. Ihr seid alle dämlich, ich will mich beschweren. Bitte verhütet und hört auf euch zu vermehren. Ihr seid alle arm, ihr seid unhöflich. Ihr seid alle scheiße und mit euch rede ich nicht. Ich merke gerade, die Sendung ist bald vorbei. Ne? Jetzt haben wir den Anfang schon vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Und jetzt ist es so, dass ich beinahe vergessen hätte, wann die Sendung aufhört. Hört es jetzt schon auf, oder was? Ja. Alles klar. Ja, das war wieder Pogo-Radio bei Mutterfunk. Ich bedanke mich bei dir, Nils, lieber Nils. Und Rüdi, das war ein bisschen verpeilt mit dem am Anfang. Aber ja, wir haben nochmal die Kurve gekriegt. Ja, hoffentlich, ja. Einfach mal die Sendung gechuckt, Alter. Ja, ich hoffe, wir kriegen dieses Jahr noch irgendwie noch eine Sendung zustande oder vielleicht noch nächstes Jahr dieses am Anfang. Dieses Jahr noch? Nee, nächstes Jahr. Nächstes Jahr am Anfang. Da kann ich erzählen, wie es in der alten Hackerei war mit Walter Elf. Ja, hast du nicht Bock mal zu kommen? Das könnte ich machen im Dezember, da habe ich viel Freizeit. Entweder am 26. oder im 10-jährigen Jubiläum. Das wird halt eher so pfalzmäßig. Ja. Ne? Du hast ja schon ein paar Mal mitgekriegt, glaube ich. Ja. Das wird schon ziemlich asozial wahrscheinlich eher. Und, oder in die alte Hackerei. Könnte auch nett werden. Ja. Da muss ich halt. Okay, du, ich muss jetzt noch ein Lied spielen. Dann ist Schluss. Tschüss. Nils. Tschüss.